auf dem Bahnhof. Sie wünschen eine Fahrkarte erster Klasse, mein Herr? Hin und zurück? Wir werden eine Nacht im Zuge zubringen müssen, nicht wahr? Ja, das bedeutet, wir sollten lieber ein Schlafwagenabteil bestellen. Wo gebe ich mein Gepäck auf? Am nächsten Schalter? Der Zug ist noch nicht hier. Lass uns nach dem Fahrplan sehen. Wir fahren 16.30 Uhr ab und kommen 9.20 Uhr an. Sie müssen für Ihren Koffer eine zusätzliche Gebühr bezahlen. Ich dachte, ich könnte jede Menge Gepäck mit mir nehmen. Bevorzugen Sie einen besonderen Sitzplatz? Ich möchte lieber einen Fensterplatz in Fahrtrichtung haben. Wir hätten einige Zeitschriften mitnehmen sollen, um sie auf der Reise zu lesen. Machen Sie es sich bequem. Wir haben 15 Stunden zu fahren. Sehen Sie sich den armen Mann an. Er hat beinahe den Zug versäumt. Die Luftreise. Flugzeuge aus vielen Ländern landen regelmäßig auf diesem Flugplatz. Wann startet mein Flugzeug fahrtplanmäßig? Meldung an alle Passagiere. Flugzeug Nummer 92 ist nun klar. Ich glaube, es ist die zweimotorige auf der Startbahn. Zuerst müssen wir mit unserem Gepäck durch den Zoll. Es tut mir leid, mein Herr, aber Ihre Schreibmaschine muss erst gewogen werden. Dürfen wir nun einsteigen? Ich bin vom Warten müde. Die Stewardess wird Sie gleich an Ihren Platz führen. Ich möchte gern am Gang und ungefähr in der Mitte sitzen. Die Sicht müsste ausgezeichnet sein. Es sind keine Wolken da. Befestigen Sie die Sicherheitsgurte. Wir starten gleich. Ist der erste oder der zweite Pilot am Steuer? Ich habe mir einige Tabletten mitgebracht für den Fall, dass mir übel wird. Servieren Sie Mahlzeiten auf diesem Flug? Ich hätte gerne etwas Kaffee. Wie ist das Wetter? Leute sprechen mehr über das Wetter als über alles andere. Es ist für unsere Bequemlichkeit, unsere Arbeit und unsere Pläne so wichtig. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das Wetter wechselt mit den Jahreszeiten. Wirklich ein herrlicher Tag. Es wird wärmer, doch die Nächte sind kühl. Ich habe warmes Wetter sehr gern, wenn es sonnig und trocken ist. Sie auch? Die Tage werden kürzer, aber es ist immer noch heiter und klar. Ich hasse diese trüben, nebligen Tage. Es ist so niederdrückend, nicht wahr? Die ganze letzte Woche hat es geregnet. Ich bleibe zu Hause, wenn es feucht ist. Wenn es draußen schmutzig ist, müssen Kinder Gummischuhe tragen. Es wird kälter, die Temperatur fällt stark. Gestern schneite es den ganzen Tag. Der Schnee reicht uns bis an die Knie. Ziehen Sie Ihre wärmsten Sachen an, sonst werden Sie draußen frieren. Der Schnee schmilzt auf den Dächern. Das ist ein sicheres Zeichen des Frühlings. In der Schule. Beeilt euch, es wird gleich läuten. Die Kinder wollen doch nicht zu spät kommen, nicht wahr? Setzt euch. Öffnet die Bücher und passt auf. Unsere erste Stunde heute ist Erdkunde. Wie viele Erdteile gibt es? Vergesst nicht, dies in eure Hefte zu schreiben. Wenn Sie Ihr Lehrbuch vergessen haben, borgen Sie eins beim Lehrer. In der heutigen Lateinstunde behandeln wir die Steigerung von Eigenschaftswörtern. Es gibt drei Steigerungsformen. Positiv, Komparativ und Superlativ. Der Lehrplan für die Naturwissenschaften enthält Pflanzenkunde, Tierkunde, Physik und Chemie. Man sagt, dass Mädchen Geschichte lieber haben als Mathematik. Wer ist heute an der Reihe, die Lektionen an die Wandtafel zu schreiben? Alle Lehrer sind von ihren Ferien zurück. In der 9. Klasse fiel jeder Dritte bei der Versetzungsprüfung durch. In der Schule. Würden Sie uns erlauben, die Schule zu besichtigen? Ein Teil der Bücherregale ist für Wörterbücher bestimmt. Wie viele in der Klasse haben Romane mitgenommen, um sie zu Hause zu lesen? Der ruhigste Junge in der Klasse ist nicht immer der beste Schüler. In kurzer Zeit werden wir mit dem Versuch von heute Nachmittag beginnen. Will mir jemand helfen, die Apparate dafür aufzustellen? Übermorgen habt ihr eure Aufgaben in Reinschrift abzugeben. Sind Sie der Ansicht, dass sich die Schüler von heute mehr für Naturwissenschaften interessieren? Ich habe immer Schwierigkeiten mit der Rechtschreibung und das schon von Schulbeginn an. Aufsätze schreiben wir, um uns klar ausdrücken zu können. Frage Abiturienten, was sie machen, wenn sie die Schule verlassen. Einige gehen auf die Universität, andere treten in den Handel und die Industrie ein. Schulsport. An jedem Schultage wird auch geturnt. Diese Jungen interessieren sich besonders für Sport. Wissen Sie, wer den Hochsprung-Rekord hält? Nein, ich weiß es nicht. Beinahe jedes Jahr werden neue Rekorde aufgestellt. Ein erfolgreicher Sportler muss sich vor dem Rennen in gutem Zustande befinden. Er hofft, bei der nächsten Olympiade sein Land vertreten zu können. Ein Freund von ihm ist Fußballtrainer. Sie gewannen zweimal hintereinander die Meisterschaft. Der Fußballplatz ist 3 Straßen vom Schulhause entfernt. Nach Ablauf der üblichen Spielzeit stand das Endspiel unentschieden. Der Torwart wurde verletzt, als er versuchte, ein Tor zu verhüten. Wie lange spielen Ihre Brüder schon Fußball? Ist nicht Baseball das Nationalspiel der Vereinigten Staaten? Das Briefschreiben. Ist es nicht Zeit, dass Sie einen Brief nach Hause schreiben? Papier und Umschläge kann man im Schreibwarengeschäft kaufen. Benutzen Sie lieber Feder und Tinte anstatt eines Bleistifts. Gewöhnlich beginnt man mit "Lieber Hans". Einen Geschäftsbrief beginnen wir natürlich mit "Sehr geehrter Herr". Für vertraulichen Briefwechsel gibt es keine Regeln. Ein Geschäftsbrief sollte klar, bündig und höflich sein. Es ist vollkommen richtig, einen solchen Brief mit hochachtungsvoll zu schließen. Tragen Sie ihn nicht mit sich umher und vergessen Sie nicht, ihn abzusenden. Wie ärgerlich! Ich habe keine Briefmarken in meiner Brieftasche. In diesem Falle wäre es besser, wenn wir zum Postamt gingen. Ich werde einen davon per Luftpost senden, wenn es nicht zu teuer ist. Ich muss heute Abend noch einige Briefe schreiben. Zeitvertreib. Jeder sollte ein Steckenpferd haben, um seine Freizeit auszufüllen. Des einen Zeitvertreib kann des anderen Beruf sein. Briefmarken sammeln ist in der ganzen Welt beliebt. Briefmarken sind auch eine gute Wertanlage, da ihr Wert mit der Zeit steigt. Die Lieblingsbeschäftigung meines Nachbarn ist das Bauen von Miniaturschiffen. Beinahe alle Jungen bauen gern Flugzeugmodelle. Haben Sie auch die Amateurkünstler in Betracht gezogen? Ob Sie mit Öl- oder Wasserfarben malen, Ihnen macht es Freude. Der verbreitetste Zeitvertreib ist das Fotografieren, glauben Sie nicht? Ja, ohne Zweifel. Tausende von Leuten haben ihre eigene Fotoausrüstung. Und was ist mit denen, die in der Welt der Natur ihre Freudenquelle finden? Ich glaube, Sie meinen, dass Insekten Pflanzen und Mineralien sammeln. Durch den gesteigerten Gebrauch von Maschinen haben wir mehr Freizeit erlangt. Im Zoologischen Garten. Kommt, Kinder, heute gehen wir in den Zoo. Was ihr auch tut, seid vorsichtig und geht nicht zu nahe an die Tiere heran. Nach meiner Ansicht ist es am interessantesten, die Affen zu beobachten. Benehmen sie sich nicht wie Menschen? Wie ich sehe, werden Tiger und Löwen in getrennten Käfigen gehalten. Oh, sieh dieses Schild dort. Das Füttern der Tiere ist verboten. Das größte Tier in diesem Zoo ist ein alter indischer Elefant. Sehen die Eisbären an diesem heißen Sommertage nicht elend aus? Fünf von uns gingen, sich die Schlangen anzusehen. Gefährlich die Kobra aussieht. Ich fürchte mich vor ihr. Nach meiner Uhr ist es Zeit, zu den Füchsen und Wölfen zu gehen, um ihnen beim Füttern zuzusehen. In diesen Aquarien sehen wir Hunderte von Süßwasserfischen. Diese Goldfische scheinen viel größer zu sein als unsere zu Hause. Am Strande. Wo wirst du deine Ferien verbringen? Im Wochenendhaus meiner Großmutter, unten an der Küste. Kannst du schwimmen? Ich glaube, dass du schwimmen kannst. Nicht sehr gut. Ich hoffe, mich in diesem Sommer zu verbessern. Wo hast du deinen neuen Badeanzug gekauft? Gefällt er dir? Ich war in der letzten Woche deswegen in der Stadt. Die Sonne brennt stark. Möchtest du meinen Sonnenschirm? Nein, danke. Ich möchte schön braun werden. Du bist doch schon braun. Zu viel Sonne ist nicht gut für dich. Ich öle meine Arme ein, um Sonnenbrand zu vermeiden. Ist das Wasser warm? Kommt jetzt nicht die Flut? Zum Schwimmen ist es gerade richtig, aber die Wellen sind ziemlich hoch. Mache dir keine Sorge. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Wenn du willst, kannst du dich in meinem Hause umziehen. Warte auf mich und wir gehen zusammen nach Hause, ja? Ein Theaterabend. Was machen wir morgen Abend? Ich möchte gern ein Lustspiel sehen. Du auch? Wir können sofort Plätze bestellen. Möchtest du in die Nachmittags- oder Abendvorstellung? Die Kasse ist von 11 Uhr morgens bis 10 Uhr abends geöffnet. Die besten Plätze sind Orchestersitz oder erster Balkon. Wie lange wird dieses Stück schon gespielt? Es läuft seit ungefähr 4 Monaten. Wo können wir den Sitzplan einsehen? Wer spielt in diesem Stück die Hauptrolle? Der Kassierer sagt, der Vorhang geht in 25 Minuten hoch. In der Pause können wir in den Vorraum gehen, um zu rauchen. Alle Werke Shakespeares sind 5 Akte. Stimmt das? Meiner Ansicht nach ist der Komiker der beste Schauspieler in dem Stück. Am Schluss des Stückes kam der Autor auf die Bühne. Im Museum. Einen Nachmittag im Museum zu verbringen, lohnt sich. Sonnabend und Sonntag ist freier Zutritt. Es ist nicht erlaubt, einen Fotoapparat mitzunehmen. Würden Sie gern eine Rüstung wie diese hier tragen? In jenen Tagen kämpften die Soldaten mit Schwertern und Speeren. Mein kleiner Bruder liest viel über das alte Griechenland und Rom. Griechische Bildhauer waren die berühmtesten der Welt. In diesem Schaukasten können wir eine Auswahl alter etruskischer Münzen sehen. Was mich in Erstaunen versetzt, ist das Modell eines römischen Wasserwerks. Das Original geht zurück bis zum 3. Jahrhundert vor Christus. Die meisten Ideen römischer Architektur sind von Griechenland übernommen worden. Das Museum verdankt vieles der Arbeit der Archäologen. Interessiert es Sie, die Fossilien und prähistorischen Tiere zu sehen? Das tut jeder. Ich unterlasse es niemals, mir die Dinosaurier anzusehen.